Es erging aber das Wort Jahwes an Jehu, den Sohn Hanannes, wieder bei Esa folgendermaßen: Darum, weil ich dich aus dem Staub erhoben und zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe, du aber auf dem Wege Jerobims wandelst und mein Volk Israel zur Sünde verführst, dass sie mich durch ihre Sünden zum Zorne reizen, so will ich fürwahr bei Esa und sein Haus hinwegfegen und will mit deinem Hause verfahren, wie mit dem Hause Jerobims, des Sohnes Nebats. Wer von Baesa in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, wer aber von ihm draußen im Freien stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Was aber sonst noch von Baesa zu sagen ist und was er ausgeführt hat und seine tapferen Taten, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Baesa legte sich zu seinen Vätern und war zu Tirza begraben. Und sein Sohn Ela ward König an seiner Stadt. Übrigens war durch den Propheten Jehu, den Sohn Hanannes, das Wort Jahwes über Baesa und sein Haus ergangen, teils wegen all des Bösen, das er in den Augen Jahwes getan hatte, indem er ihn durch das Metschwerk seiner Hände zum Zorne reizte, so dass es ihm ergehen sollte, wie dem Hause Jerobims, teils deshalb, weil er gemordet hatte, was zu diesen gehörte. Im 26. Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Ela, der Sohn Baesas, König über Israel und regierte zu Tirza 2 Jahre. Sein Diener Simri aber, der Oberste über die eine Hälfte der Streitwagen, zettelte eine Verschwörung wider ihn an. Und während er sich zu Tirza im Hause Azas, des Haushofmeisters zu Tirza, trunken zechte, drang Simri ein und schlug ihn tot, im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, und ward König an seiner Stadt. Als er nun König war, sobald er auf seinem Throne saß, mordete er alles, was zum Hause Baesas gehörte, er ließ nichts von ihm übrig, was an die Wand pisste, samt seinen Verwandten und Freunden. Also vertilgte Simri das ganze Haus Baesas, nach dem Wort Jahwes, das er durch den Propheten Jehu über Baesa geredet hatte, wegen aller der Sünden Baesas und der Sünden seines Sohnes Ela, die sie begangen und zu denen sie Israel verführt hatten, dass sie Jahwe, den Gott Israel, durch ihre nichtigen Götzen zum Zorne reizten. Was aber sonst noch von Ela zu sagen ist, und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Im 27. Jahre Asas, des Königs von Juda, war Zimri König und regierte 7 Jahre zu Tirza, während das Kriegsvolk Gibbeton belagerte, welches den Philistern gehörte. Als nun das Volk im Lager die Kunde vernahm, Simri habe eine Verschwörung angezettelt und den König erschlagen, da machte ganz Israel Omri, der als Feldhauptmann über Israel gebot, jenes Tags im Lager zum Könige. Sodann zog Omri mit dem ganzen Israel von Gibbeton heran, und sie belagerten Tirza. Als aber Simri wahrnahm, dass die Stadt genommen sei, begab er sich in die Burg des königlichen Palastes, steckte den königlichen Palast über sich in Brand und fand so den Tod um seiner Sünden willen, die er begangen hatte, indem er sät, was Jahwe missfiel, indem er auf dem Wege Jerobims wandelte und in seiner Sünde, die er begangen hatte, indem er Israel zur Sünde verführte. Was aber sonst noch von Simri zu sagen ist und seine Verschwörung, die er angezettelt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Damals spaltete sich das Volk Israel in verschiedene Parteien. Die eine Hälfte des Volks schlug sich zu Tibni, dem Sohne Ginats, um ihn zum Könige zu machen, die andere Hälfte aber hing Omri an. Es gewannen aber die, welche Omri anhingen, die Oberhand über die, welche Tibni, dem Sohne Ginats, anhingen. Als aber Tibni gestorben war, wurde Omri König. Im 31. Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Omri König über Israel und regierte 12 Jahre, zu Tirza regierte er 6 Jahre. Der kaufte den Berg Samaria von Sema um 2 Talente Silbers und befestigte den Berg und benannte die Stadt, die er erbaut hatte, nach dem Namen Semas, des Herrn des Berges, Samaria. Und Omri sät, was Jahwe missfiel, und trieb es Ärger, als alle, die vor ihm gewesen waren, und wandelte ganz auf dem Wege Jerobims, des Sohnes Nebats, und in seiner Sünde, zu der er Israel verführt hatte, dass sie Jahwe, den Gott Israels, durch ihre nichtigen Götzen zum Zorne reizten. Was aber sonst noch von Omri zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und seine tapferen Taten, die er getan hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Omri legte sich zu seinen Vätern und war zu Samaria begraben. Und sein Sohn Ahab ward König an seiner Stadt. Und Ahab, der Sohn Omris, ward König über Israel im 38. Jahre Asas, des Königs von Juda, und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, sät, was Jahwe missfiel, und trieb es Ärger, als alle, die vor ihm gewesen waren. Und das war noch das Geringste, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, aber er nahm auch Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zum Weibe und diente dann dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar in dem Baalstempel, den er zu Samaria erbaut hatte. Auch fertigte Ahab die Aschera an, und Ahab verübte noch andere Ärgernisse, Jahwe, den Gott Israels, zum Zorne zu reizen, mehr als alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel die Stadt Jericho wieder auf, es kostete ihn seinen Erstgeborenen, Abiram, als er ihren Grund legte, und seinen jüngsten Sohne Segub, als er ihre Tore einsetzte, nach dem Worte Jahwes, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte.